Erster bittet Gott um Regen. Er schickt zur richtigen Zeit viel Regen. Dann wachsen alle Pflanzen auf dem Feld. Zweiter, die Götzenbilder sagen Lügen. Die Wahrsager sehen falsche Dinge. Ihre Worte helfen niemandem. Deshalb irren die Menschen wie Schafe ohne Hirten umher. Dritter, Gott ist sehr zornig auf die schlechten Anführer. Er wird sie bestrafen. Gott kümmert sich um sein Volk Juda. Er macht sie stark wie Pferde im Krieg. Vierter, aus dem Volk kommen wichtige Anführer. Aus ihnen kommen auch Waffen für den Krieg. Fünfter, sie werden wie Helden kämpfen. Sie treten ihre Feinde in den Schmutz. Gott ist mit ihnen. Die feindlichen Reiter werden verlieren. Sechster, Gott macht das Volk Juda stark. Er hilft dem Volk Josef. Er bringt sie alle nach Hause zurück. Er hat Mitleid mit ihnen. Er hört ihre Gebete. Siebter, die Menschen aus Ephraim werden wie Helden sein. Sie werden sehr fröhlich sein. Auch ihre Kinder werden sich über Gott freuen. Achter, Gott ruft sein Volk zusammen. Er hat sie gerettet. Es werden wieder sehr viele Menschen sein. Neunter, Gott schickt sie in andere Länder. Dort denken sie an Gott. Sie ziehen ihre Kinder auf und kommen dann zurück. Zehnter, Gott bringt sie aus Ägypten zurück. Er holt sie aus Assur. Sie werden in Gilead und im Libanon wohnen. Es wird dort sehr voll sein. Elfter, sie gehen durch das Meer. Gott schlägt die Wellen und macht das Wasser trocken. Die stolzen Feinde verlieren ihre Macht. Zwölfter, Gott macht sein Volk stark. Sie werden für Gott leben. Das sagt Gott.